Mit dem Dauerregen kommt die Klimakatastrophe näher, titelte im vergangenen Sommer eine große deutsche Tageszeitung. Herr Mielke, Sie sind Wetterexperte von German Watch, einer Nichtregierungsorganisation, die sich mit Ursachen und Konsequenzen von Klimaveränderungen beschäftigt. Was meinen Sie dazu? Die Klimaveränderungen und ihre Auswirkungen sind in den letzten Jahren immer häufiger in die Schlagzeilen gekommen. Und die Bilder, die wir abends im Fernsehen sehen können, betreffen nicht nur Europa oder Deutschland, sondern die ganze Welt. Es ist ein Phänomen, das wir beobachten können, von China bis Niedersachsen, von Mittel- und Südamerika bis nach Bayern. Überall müssen sich Menschen damit auseinandersetzen, dass es eines der größten Experimente der Menschheit gibt, nämlich, dass der Mensch selber dazu beiträgt, dass sich das Klima verändert. Wir werden zunehmend mit extremen Wetterlagen zu tun haben. Extreme Wetterlagen, das heißt auf der einen Seite, dass wir mehr Niederschläge haben, wie zum Beispiel dieses Jahr in Deutschland. Auf der anderen Seite haben wir in Regionen der Welt, wo vorher Niederschläge waren, ganz enorme Dürren zu verzeichnen. Das Wetter reagiert also anders, als es über Jahrzehnte, Jahrhunderte vorher festgestellt wurde. Und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten noch verstärken. Denn das, was wir heute an Auswirkungen feststellen müssen, ist auf die CO2-Ausstöße zurückzuführen, die 5 oder 10 Jahre zurückliegen. Und die Menschen haben noch nicht so weit gelernt und sich verändert, dass sie sich wirklich von dem Verbrennen und Verbrauchen von fossilen Brennstoffen abgewandt haben.